Unsere mesolithische Doppelbestattung entstammt einer Zeit vor all dem, was man Zivilisation nennt. Alle späteren Überlieferungen sind kulturell verzerrt. Dieser Cold Case verspricht Authentizität. Indem wir dem Schamanismusverdacht nachgehen, erkunden wir die Wurzeln menschlichen Seins. Das ist das Versprechen, das die Frau und das Kind von Bad Dürrenberg zu bieten haben. Based on a true story. Nun haben wir mit einem für schriftlose Kulturen typischen Problem zu kämpfen. Wir kennen keine Namen. Da wir nicht zur Datenbanknummer BDB001 greifen möchten, wie es etwa die Archäogenetiker tun, sehen wir vorerst keine andere Wahl, als bei Schamanin im Sinne eines Eigennamens zu bleiben. Und Schamanin hat ja schon der Computer der Patientenaufnahme im Uniklinikum Halle geschluckt. Ob sie eine war? Wir werden keinen Aufwand scheuen, das herauszufinden. Wir haben es mit alles anderem als einem Nischenthema zu tun. Es geht um unser aller Zukunft in einer postreligiösen Welt. Dass heute Schamanismus boomt, ist als ein aufschlussreiches Zeitphänomen zu werten. Wir kennen die Bilder von sibirischen oder mongolischen Schamanen in prächtigen Gewändern. Wir haben von den Jaguar-Schamanen des Amazonas gehört. Nicht wenige Menschen versichern sich des Beistands von Krafttieren oder haben Erfahrungen mit bewusstseinserweiternden Substanzen wie Ayahuasca oder psilocybinhaltigen Magic Mushrooms gemacht. In Europa kehren die Menschen den traditionellen Religionen den Rücken. Viele suchen nach neuen Wegen, Resonanz der außeralltäglichen Art zu erfahren. Die einen finden ihr Glück in Seelenreisen, in der Kontaktaufnahme mit den Ahnen oder Schwitzhüttenritualen. Andere entwickeln sich dank Meditation, Heilsteinen oder Mondritualen spirituell weiter. Manche driften auch völlig ab. Den meisten indes genügt schon die gelegentliche Möglichkeit, der allzu rationalen Alltagswelt zu entfliehen, sei es mit einem Fantasy-Roman auf dem Sofa, Serien à la Game of Thrones oder der Kostümplanung für die nächste Comic-Con. Längst muss man für all das nicht mehr in ferne Sphären reisen. Schamanismus hat auch hierzulande die esoterischen Zirkel verlassen und ist auf bestem Weg, einen festen Platz im Repertoire einer modernen Spiritualität zu erhalten, von der sich viele die Erkenntnis ihrer selbst und den Zugang zu neuen Energien erhoffen. Schamanismus gilt als Mittel der Selbstermächtigung. Schamanen gehören zu den Sehnsuchtsgestalten unserer Tage.